für den SC Verl in der 59. Minute für die 20 Lukas Stellwohl. Jetzt passiert was. 2-0, oder? Lacht man einen Konter rein. Wahrscheinlich, ja, aber erst mal Auswechslung. Der einzige, der jetzt nur im Ball ein bisschen auf